World's End hat nun zum zweiten Mal in Folge das Wrestling-Jahr für AEW abgeschlossen. Konnte sich Jon Moxley gegen seine drei Herausforderer im Main-Event behaupten? Wer gewann das Continental Classic? Bei sehr guten Returns gab es obendrein auch noch, konnte die Show also abliefern. Das und vieles weitere besprechen wir heute in unserem letzten Podcast des Jahres 2024. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück zum letzten Mal für 2024. Und ja, wir lassen dieses Jahr mal für euch nochmal mit einer Pay-Per-View-Review entspannt ausklingen. Wir hatten World's End ja für uns vor zwei Tagen. Das war am Samstag, am 28. Wir nehmen es heute am 30. auf. Wenn ich sage wir, ja, ich bin Julian und bei mir ist heute die Kata. Hallo. Hallihallo. Ja, World's End, der letzte Pay-Per-View des Jahres. Ja, bist du denn überhaupt mit Hype reingegangen? Ne? Wir haben ja jetzt beide jetzt auch schon ein Stückchen nicht aufgenommen. Ne? Stimmt, ja. Also, ja. Wie sah es denn da aus vorher? So lala. Also ich habe mich sehr auf das Continental Classic Finale gefreut, weil ich fand überhaupt das Turnier sehr gut erzählt. Ich fand, es sind coole Leute in der Endrunde gewesen. Ich habe mich sehr auf die Women's Matches gefreut. Ich habe mich überhaupt nicht auf Adam Cole versus MJF gefreut, weil ich dachte so, macht's nicht kaputt, belasst es beenden. Es ist so der sterbende Schwan. So, wir bringen das jetzt hinter uns und dann ist vorbei. Und das Main Event hat mich jetzt auch nicht so von der Card her überzeugt. Ich meine, die Leute sind alle cool, aber und ich bin noch mehr Freund von Four Ways als du. Ja, das stimmt. Ich war aber tatsächlich vor dem Pay-Per-View schon gespannt, wie sie das machen werden. Weil es sind ja alles vier coole Charaktere irgendwo, auch alle sehr, sehr unterschiedlich und an sich, klar, das passt, also für mich hat es nicht so ganz in die Storyline mit Jon Moxley gepasst, warum sie da jetzt ein Four-Way machen, aber mein Gott, ist okay, ist mal was anderes und hatten wir, glaube ich, in der Form auch noch nie bei einem Pay-Per-View, glaube ich, bei AEW, also ist auch mal wieder was Neues gewesen und ja, das Match, um es mal nicht zu viel vorwegzunehmen jetzt von der Review, also ich fand es auch etwas enttäuschend, aber ja gut, das lag wahrscheinlich eher daran, dass ja die beiden Halbfinals und das Finale vor allem das Continental Classics das natürlich absolut überschattet haben. Die haben diesen Pay-Per-View für mich schon sehr gerettet im Nachhinein, weil das insgesamt für mich eine eher belanglose Show war. Also es war für mich nicht viel Hype da, um das mal die Frage von mir nochmal jetzt umzudrehen. Für mich, ja, also für mich war es jetzt nicht so viel. So, ne? Ja, also für viele Matches vor allem. Ich kann es verstehen, klar, wir hatten viele Turniermatches in den Wochenshows, wie letztes Jahr ja auch, dieses Jahr wieder. Aber ich finde trotzdem, also ich fand jetzt zum Beispiel Hobbs gegen Takeshita war jetzt nicht schlimm, dass das jetzt nicht so viel aufgebaut wurde an sich. Nur Hobbs ist jetzt halt auch kein, also wenn es jetzt zum Beispiel meinetwegen MJF gewesen wäre, mal angenommen, ne, gegen Takeshita. Klar, MJF hätte da jetzt auch nicht viel Aufbau gehabt, aber es ist immerhin ein größeres Match und ein größerer Challenger als Hobbs vom Namen her. Von daher, ja, war das mit Hobbs so ein bisschen eine Sache, ne, ich fand auch der Aufbau mit Chris und Mercedes, klar, das Match war gut, das war der einzige Aufbau wahrscheinlich. Das Match beim letzten Pay-Per-View war gut. Ja, es ist immer eine Story, der dahinter ist. Aber ich meine, symptomatisch ist ja wohl das Match von Thunder Rosa und Mariah May. Also ich meine, Was war das denn für ein Aufbau, vor allem für ein Hardcore-Match? Um, das war wirklich nur ein Hardcore-Match um des Hardcore-Matches willen. Und da, also das hast du auch gemerkt. Also ich meine, die Fans waren dann schon irgendwie drin, einfach weil es ein Hardcore-Match ist und live ist es cool. Aber es war so da. Ja, es war tatsächlich da, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja, ich meine, Thunder Rosa, ich habe es, glaube ich, in einem, ich glaube sogar in meinem letzten Podcast hier gesagt, Thunder Rosa hatte seit August zwei Matches gewonnen gehabt. Und sie challenged den World Champion hier jetzt bei dieser Show. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Vor allem kriegt sie ja vorher nicht mehr irgendwie ein paar Siege, die sie ersammeln kann. Also, ja, aber per se ginge das ja, wenn das eine persönliche Fehde gewesen wäre. So, ja. Die beiden haben schon seit Ewigkeiten Probleme miteinander, so ähnlich wie Mina Shirakawa ja auch einen Title Shot bekommen hat, alles super. Aber das war es ja nicht. Es gab ja, genau, ja überhaupt keinen Sinn. Also, ja. Why? Da hatte ja NRJ in dem Ganzen schon mehr Sinn. Ja, genau, und das fand ich auch bisher sogar mit die beste Story in Mariah Mays Titelregentschaft bisher. Also das war echt von vorne bis hinten solide. War jetzt nichts Spektakuläres, aber das hatte von vorne bis hinten einen Sinn. Man hat NRJ zumindest ein bisschen overbringen können und ja. Mariah May sowieso auch, weil sie ja gewinnen durfte am Ende. Also das hat dann mehr Sinn gemacht, also was die Fehde angeht. Weil das war ja nicht wirklich ein Fehde hier, das war einfach nur, hey, wir brauchen jemanden, der verlieren kann beim Pay-Per-View. Ist halt, ja, ein bisschen billig, ne? Ja, hey, sie hat mal Mariah May vor einem Jahr oder so besiegt. Okay, schön, aber das hilft halt nicht. Das ist kein Pay-Per-View-Aufbau. Aber gut, man hat zumindest nach einem Grund gesucht, immerhin. Ja, natürlich, ne? Wir hatten das Continental Classic Halbfinale, die beiden Halbfinals, das Finale bei dieser Show. Das war schon echt, also insgesamt das Turnier, können wir nochmal kurz drauf eingehen, wenn wir die Matches dann besprechen. Wir werden das auch alles in einem Guss besprechen. Also die beiden Halbfinals und Finale gleich direkt nacheinander, nicht so wie es bei der richtigen Pay-Per-View-Card war. Und da werden wir auch nochmal richtig auf das Turnier eingehen, denke ich mal, weil es war dieses Jahr echt für mich zumindest ein richtig starkes Ding. Werde dann auch gleich dich dazu fragen. Wir starten aber erstmal noch kurz der Vollständigkeit halber mit der Pre-Show. Da hat Toni Storm Layla Gray besiegt. Also wenn du Kommentare dazu hast, dann kannst du gerne was einwerfen. Ne? Jeff Jarrett hat QT Marshall besiegt. Danach gab es da noch ein Segment während der Show, in dem Jeff Jarrett für die nächste Dynamite, die jetzt am 1. Januar startet, ja, ein Segment angekündigt, bei dem er wahrscheinlich eine Ankündigung machen wird für seine oder über seine Karriere. Vielleicht geht es ja um ein Retirement. Vielleicht hat er sein letztes Jahr dann in 2025. Und dann hatten wir noch ein 8-Man-Tag-Team-Match. Action and Tragedy, Leo Rush und Murder Machines gegen die Outrunners und Top Flight, was die Heels, also Action and Tragedy, Leo Rush und Murder Machine, gewinnen konnten. Nachdem Leo, ich meine, einen von Top Flight gepinnt hatte. Und ja, das Match war jetzt solide, aber jetzt nichts Wildes. Also ich finde, die Pre-Show war wirklich komplett für die Katz. Also die Ad kann man durchaus gekonnt skippen. Ja, so habe ich ja auch fast. Ich hatte das letzte Match nicht gesehen. Wobei ich das, glaube ich, noch sehen werde. Das war wahrscheinlich vom Action-Faktor wenigstens ganz cool. Ja, als die Outrunners drin waren, ja. Weil, und Jeff Jarrett gegen QT, okay, war jetzt okay, aber ihr kennt meinen Standpunkt, was QT Marshall angeht. Und Toni Storm gegen Layla Gray war hauptsächlich. Layla Gray ist eigentlich gut, aber die ist auch Teflon. Also, ich weiß es nicht. Die ist halt, wenn die nicht im Fernsehen ist, dann vergesse ich, dass sie existiert. Und das darf ja eigentlich nicht passieren bei Wrestlern. Ja, genau, na gut, sie macht ja auch nichts, außer mal alle paar Monate für so ein Match am Start sein. Sie hat keine Promos, sie hängt halt mit Topflight so ein bisschen ab. Ja, okay, aber da macht sie ja auch nichts. Also sie ist ja nur da. Sie ist eine Figur, aber man weiß nicht, wer sie ist, man weiß nicht, wofür sie steht, man weiß nicht, was ihre Moves sind oder irgendwas. Und hier hat sie ein Match gegen Toni Storm, die ein interessantes Gimmick jetzt hat. Anscheinend hat sie keine Erinnerung mehr an all ihre AEW-Vergangenheit. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich will es noch nicht bewerten in dem Sinne, weil das wird bestimmt dann trotzdem zu einem großen Match mit Mariah May führen. Aber ich finde die Storyline jetzt nicht so fesselnd momentan. Echt? Ich finde das eigentlich cool. Also ich finde, der Toni Storm Schwarz-Weiß-Charakter ist auserzählt. Das war ein cooles Gimmick, aber das ist, es war schon ein bisschen zu lange da und irgendwann muss man es wandeln und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, was sie jetzt machen. Sie hat keine Erinnerung und vielleicht kann man zum Schluss die beiden Gimmicks miteinander mergen und was Neues draus machen. Fände ich nicht schlecht, weil ganz zum Alten zurück ist auch blöd, so kennt man sie halt schon. Wie gesagt, das andere ist halt so over the top, dass es nicht auf ewig funktioniert. Ich meine, auch Orange Cassidy musste sein Gimmick anpassen. Und das passiert mit allen Charakteren, die sehr überzeichnet sind. Die müssen früher oder später sich wandeln. Und ja, ich finde, das ist so eine Chance für sie. Ich freue mich da eigentlich schon drauf, dass sie jetzt in der Pre-Show ist, ja, weil sie ja nichts zu tun hat. Aber die dann trotzdem zu zeigen, finde ich gut. Es hätte vielleicht ein anderer Gegner sein können. Aber andererseits, es war jetzt auch nicht verkehrt. Aber es war auch nicht jetzt, es war jetzt halt auch nicht spannend. Aber ich bin trotzdem daran interessiert, was mit Tony ist. Nur, ob ich dieses Match jetzt gesehen hätte oder nicht, ist jetzt nicht so der entscheidende Faktor. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, für mich, wie schon gesagt, war es ein bisschen, ja, zum Vergessen, die Pre-Show. Also, ich habe es angehabt, ja, aber halt nicht wirklich so aufmerksam verfolgt, als ich dann auch die Match-Ansetzung gesehen habe, weil die waren ja auch jetzt nicht wirklich groß angekündigt vorher. Es wurde auch wieder kurz vorher wahrscheinlich auf Social Media dann angekündigt, wer da am Start sein wird. Ich denke mal, vor allem dieses Eight-Man-Tag-Team-Match, also das ist ja so ein Ding, was du ja nicht 3 Wochen vorher ankündigst. Nee. Ja, von daher war es auch nicht wirklich interessant. Das Interessante gab es natürlich bei der Main-Show und die ist gleich mal reingestartet mit einem der zwei Continental Classic Halbfinal-Matches. Will Ospreay gegen Kyle Fletcher, das Rematch vom letzten Pay-Per-View von Full Gear hier im Opener. Und ich stelle gleich mal die Frage, war das der beste Opener ever? In einem Singles-Match? Das ist ja krank. Was war denn das, bitte? Ja, gleich am Anfang so raufzuhauen, und es, also mutig, ne? Aber ging ja auch nicht anders. Also ich meine, es war klar, dass dann Will Ospreay gleich zweimal ran muss. Und ich finde nicht, dass es klar war. Es waren viele gesagt haben, also zumindest danach, dass es klar war, dass Will Ospreay gewinnt. Für mich war das nicht klar. Also ich hätte hier auch Kyle Fletcher gesehen. Why not? Das ist einfach richtig gut erzählt gewesen. Alles daran. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsmoment war. Ich fand es wirklich gut. Es war ein bisschen viel Blut. Es war, glaube ich, nicht ganz so beabsichtigt, dass es ganz so viel ist. Aber es hat ja gepasst. Das war ja eine coole Story. Wären andere Matches bei dem Pay-Per-View ohne Blut gewesen, dann finde ich, hätte das noch mehr Effekt gehabt. Aber ich fand es so auch gut. Also, ja. Ja, also ich finde auch, also das Blut war sehr passend hier. Es hat das Match auch mehr overgebracht, als es ohne gewesen wäre. Also es hat dazu beigetragen. Ich fand einen sehr, sehr lustigen Moment als Kyle Fletcher. Ich glaube, es war sogar die Szene, als er Ospreay da in die Barrikade mit einem Lawn Dart befördert hatte und Ospreay dann eben geblutet hatte. Da hat er auf der Absperrung posiert. Und er sieht ein Plakat von einem Fan da in der Nähe. Und da stand drauf, Ospreay is better. Und er nimmt das Plakat, zerreißt es, aber der Fan einfach mit 200er IQ, wie auch immer, holt sofort ein weiteres Plakat heraus mit Ospreay is still better. Das fand ich die Leute haben alle gelacht, ich habe auch gelacht, das war richtig cool. Also wenn das, war das vielleicht sogar extra da, weil ich meine, das war die Zeit, in der Ospreay sich gebladet hat. Egal. Also es war fantastisch, Entschuldigung. Es war, in dem Moment habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht. Es kam dann nur hinterher, dass er so, warte mal, war das vielleicht so gedacht? Aber es ist trotzdem cool, selbst wenn es so geplant war, es ist extrem cool, weil es einfach, ja, lustig. Also ich musste auf jeden Fall lachen und es hat davon abgelenkt, dass Ospreay dann hinterher so blutet hat, ja. Also wirklich, das ist ja von seiner Nasenspitze runtergetropft. Ja. Allerdings fand ich das mit dem Ablecken so ein ganz klein bisschen eklig. Ja, gut, aber das machen die, ja, wie nennt man das, die bösen Heels, die machen das ja gerne. Ja, aber es war schon sehr expressiv. Das war nicht so ein Finger, sondern das war ja schon kurz vor, ich halte ein Glas drunter und trinke dein Blut. Also, okay, das war jetzt total übertrieben, aber. Nicht so wie, was war das? Hangman hat es gemacht, ne? Gegen Swerve. Das getrunken hatte. Ja, das war ein bisschen. Naja, gut. Ja, das Pacing auf jeden Fall in diesem Match war absolut Weltklasse. Die hatten 2 Minuten immer so langsame Phasen und dann ging es in 30 Sekunden komplett steil. Also, ja, 180 Stundenkilometer gefühlt. Also, es war richtig schnell und ja, und da ist Ospreay mittlerweile halt echt. Also, man sieht immer wieder, für mich ist er der Beste, den es gibt momentan. Ich meine, seit Jahren schon, aber ich merke es immer wieder bei solchen Matches und auch allgemein im Turnier. Da hat man ihn jetzt 1 Monat mal wieder gesehen, jede Woche so gut wie immer wieder ein ähnliches Match, aber gegen andere Gegner. Aber er wrestelt immer ähnlich. Er hat immer seine kurzen langsamen Phasen, wo die Crowd ein bisschen runterkommt und dann geht er mit seinem Gegner dann wirklich 30 Sekunden komplett steil und das bringt die Crowd zum Aufstehen, wie auch hier zum Beispiel. Ne? Das war ja die erste Standing Ovation hier tatsächlich. Und ja, also ich muss echt sagen, in Zukunft, ne, die beiden um den World Title, also das hätte schon was. Oh, auf jeden Fall. Also da muss auf jeden Fall noch ein zweites, drittes, viertes Match hinterherkommen, eigentlich. Ja, also die müssten auf jeden Fall jedes Jahr wresteln, mal gegeneinander. Bei einem Pay-Per-View, weil das kannst du immer bringen. Aber die haben immer eine Story, die haben, wenn es dann um Titel geht, vielleicht auch mal in einem Turnierfinale irgendwann mal, vielleicht auch ein Hardcup oder so. Ne? Das sind so Sachen, das ist so ein Turniermatch, ähnlich wie Ospreay gegen Okada zum Beispiel, das kannst du in einem Turnier immer bringen, dieses Match. Und die liefern immer ab. Also, absolut. Die werden wahrscheinlich auch für immer hier bei AEW miteinander verbunden sein. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Gut, bei denen das ist aber übergreifend. Also, ist ja nicht die erste Promotion, in der sie miteinander arbeiten. Genau, absolut. Ja, am Ende halt, wie gesagt, gab es viele Nearfalls, viele Konter dann auch. Und es hat tatsächlich dann nach einer richtig coolen Kontersequenz, ich glaube, das Ospreay aus irgendeinem Roll-Up dann rausgekommen und hat dann Fletcher in den Styles Clash genommen und hat ihn damit besiegt, tatsächlich. Richtig, richtig cooles Finish. Ja, vor allem clean und ja. Ja, ich mag das einfach, weil ich finde immer heutzutage, im Wrestling ist ja schon aber die letzten 20, 30 Jahre ist das ja schon öfters so, dass man immer mit seinem eigenen Finish gewinnt. Mittlerweile haben viele Leute zwei, aber der Styles Clash war für Ospreay ja nie wirklich ein Finishing-Move. Und ich finde, sowas ist halt einfach mal cool, weil der hat trotzdem eine riesen Reaktion gezogen aufgrund dieser Kontersequenz und die Fans waren dann, hey, was passiert jetzt, hey? Ja. Und auf einmal 1, 2, 3 und alle rasten aus. Das war schon echt überraschend und echt cool. Und hat natürlich viel offen gehalten dann für das Finale, weil Hidden Blade hat nicht gereicht, Stormbreaker nicht. Ja, dann doch eher ein anderer Move und hat dann auch zu einem Spot halt dann im Finale geführt. Ja, also das Match war absolute Weltklasse und es war das zweitbeste Match der Show. Für mich. Das ist Wahnsinn. Boah, ich weiß es nicht. Nee, ich bin gespannt, was dein bestes Match der Show ist, aber bei mir ist es vielleicht minimaler Vorsprung das beste Match. Okay, ja. Also ich denke, es gibt aber ganz ehrlich, es gibt drei Matches, die ich mega fand. Ich auch. Ich habe die grün. Und ich denke, wir haben bei drei selben Matches. Gehe ich von aus. Und wahrscheinlich ist die Reihenfolge nur ein bisschen verschoben. Ja, das kann sein. Genau, aber das war schon echt überragend. Also Ospreay damit im Finale hat sich damit den Finalplatz gesichert. Und wie du schon sagst, also Fletcher hätte man auch machen können. Hätte ich auch gefeiert, weil er hat Okada schon besiegt. Also da hat man eh noch eine kleine Story. Vielleicht bringt man die jetzt nach dem Turnier. Das wäre auf jeden Fall möglich. Vielleicht in Richtung nächsten Pay-Per-View. Weil er ihn trotzdem im Turnier besiegt hat, als Einziger tatsächlich. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn. Aber dass Ospreay ins Finale kommt, Ospreay und Okada sind die beiden größten Namen. Ne? Ja. Ich meine, ohne jetzt, ich habe es jetzt nur vorweggenommen, ne? Okada, ich meine, ihr habt ja die Show, denke ich, gesehen. Okada hat dann Ricochet besiegt im nächsten Match direkt danach. Das war nicht so spektakulär. Ja, gut, da war aber auch keine große Story hinter. Ja. Ich meine, die beiden, ja, die kennen sich, aber kannst du dich daran erinnern, wann die sich das letzte Mal begegnet haben oder ob das irgendwie. Ist irgendwie was Besonderes? Nö. Nee, vielleicht 2017 in einem Tag-Team-Match oder so. Ja, das wahrscheinlich ist ja schon ein Tag-Team-Match. Her. Also ich wüsste auch nicht, dass sie mal ein Singles-Match hatten. Weiß ich nicht, wurde das gesagt? Also ich glaube, das hatten sie sogar gesagt, das war noch nie passiert. Okay. Okada Ricochet, obwohl sie beide, ich glaube, es hatte sogar, ich meine, Excalibur gesagt, dass beide so mehr, also Ricochet war ja bei Dragon Gate, was ja ein bisschen auch eine Ultimo Dragon Promotion ist, also zumindest sehr viel Einfluss von Ultimo Dragon und Okada ist nach Mexiko gegangen, um unter Ultimo Dragon dort zu trainieren auch. Also die haben da eine gemeinsame Vergangenheit so, aber haben sich halt nie so wirklich getroffen. Das war, glaube ich, so das, was sie am Kommentar erzählt hatten. Das wusste ich auch nicht. Okay. Also das war mal wieder sehr schöne Trivia während des Matches, weil, wie gesagt, man konnte den Kommentatoren hier ein bisschen zuhören, weil hier war echt nicht viel los. Es war trotzdem, fand ich, ein gutes Match. Also ich denke, bei den beiden, das ist klar. Ne? Ich finde Ricochet als Heel wahnsinnig unterhaltsam. sehr, sehr cool ist, nicht dieser generische Babyface. Da hatte ich echt Angst, als er zu AEW gekommen ist, dass das immer so weitergeht. Aber jetzt hat man echt diesen Turn jetzt so langsam, gerade jetzt mit dem Angle noch danach mit Swerve Strickland. Also da wird nächstes Jahr, 2025, da wird schon, denke ich mal, ein interessanter Ricochet-Charakter am Start sein. Ja, ich werde auch warm mit ihm, sagen wir so. Also ich fand ihn bis jetzt, ehrlich gesagt, sehr enttäuschend oder hat mich auch nicht so richtig interessiert, weil ich ihn vorher eigentlich auch immer nicht so, weiß ich nicht. Ich finde ihn halt auch Teflon, also schwierig, aber er hat so eine Nische für sich gefunden, wo er als Heel echt klickt. Also ich finde es jetzt auf jeden Fall cool. Er ist ein Geek. Das ist Wahnsinn, es funktioniert einfach. Der hat halt die treffende Mimik dazu. Und es passt, dass er dann so ein bisschen auch nicht so die Skills am Mic hat und nicht so die Gefühle rüberbringen kann. Also der hat nicht so Leidenschaft. Also ich glaube, er kann einfach Leidenschaft nicht transportieren. Und dann passt das, was sie jetzt für ihn haben, viel besser. Und deswegen, und mit Swerve, ich meine, da kann man nichts falsch machen. Ganz ehrlich, wenn du gegen Swerve hinterher nicht over bist und alle mögen dich auch als Ziel, dann hast du was falsch gemacht. Wobei ich das mit dem Toilettenpapier ehrlich gesagt noch ein bisschen, weiß ich nicht, sehr sketchy finde, aber trotzdem. Ja, aber da haben sie was genommen, was bei der Show passiert ist vor ein paar Wochen und haben das hier eingebaut. Das finde ich sehr cool, weil das sehr overgekommen ist beim Osprey-Match. Na, das ist auch schon wieder was, na gut, vielleicht unkig, down the road vielleicht irgendwann nervig werden könnte, wenn dann plötzlich alle immer ständig anfangen, mit Klopapier zu werfen, aber ja, vielleicht. Das stimmt schon, aber ich denke, das wird eher so, ich hoffe, und ich bin noch zuversichtlich, dass man diesen Angle wirklich nur dazu benutzt hat, um Ricochet wirklich für nächstes Jahr dann komplett hier zu turnen. Also weil sonst hat der ja jetzt nicht so wirklich einen Grund, aber er hat jetzt einen Grund, gegen Swerve Strickland erstmal vorzugehen, quasi. Hm. Und da auch ein bisschen aggressiver zu sein. Weil gegen Swerve muss er das sein, weil sonst, ich meine, Swerve müsste den eigentlich theoretisch weghauen. Ne? Swerve ist ein Top-Babyface und sollte eigentlich um den World-Titel antreten. Aber ja. Gut, ja, mal schauen, was dann dabei rauskommt. Aber ich glaube, auch da kann Ricochet verlieren und kommt mit einem besseren Standing raus. Aber bis jetzt war er für mich doomed für die Mid-Undercard. Und jetzt sehe ich ihn dann doch so upper mit. Warum nicht Title Shot? Ich sehe ihn jetzt noch nicht als Titelträger, aber durchaus, dass er in Zukunft einen Title Shot kommt, der nicht ist im Sinne von, wir brauchen gerade jemanden, brauchen gerade einen Challenger, der verliert sowieso alle Lance Archer. Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn er einen Titel gewinnt, dann vielleicht von Will Ospreay oder so, weil das hat zumindest dann einen gewissen, das würden Leute richtig hassen, glaube ich, wenn er Ospreay um den Titel besiegt. Hat ihn ja auch hier im Turnier besiegt, also das ist schon, da wird es auch nächstes Jahr weitergehen mit Face Ospreay gegen hier Ricochet. Also es ist auch eine coole Konstellation. Ich habe tatsächlich auch in den letzten Tagen mit meiner Freundin zusammen, weil sie feiert Ricochet und Ospreay sehr, habe ich ihr mal das 2016er Match gezeigt von New Japan und sie fand es auch richtig cool. Und das ist mir da beim Rewatch wieder aufgefallen, da war Ricochet auch schon so ein bisschen hier in dem Match. Und Ospreay der Babyface. Das ist echt interessant, so, wenn man sich das anschaut, so 8,5 Jahre später, wie doch die Rollen jetzt sehr ähnlich sind. Genau. Aber ja, im Endeffekt, wir haben jetzt viel über Ricochet geredet. Okada hat das Ganze hier ja gewonnen. Der hat aber hier nicht mehr gemacht, als er musste, wie man es so kennt bei Okada in AEW. Nur die letzten paar Minuten, die waren eigentlich ganz spannend. Es gab dann den Rainmaker zum Finish. Hat auch eigentlich reingespielt in das Match dann im Finale, was dann später am Abend folgen sollte. Und ja, wir bekommen dann einfach halt Okada gegen Ospreay unangekündigt bei dieser Show. Also einfach mal in Tokio zweimal haben sie den Tokyo Dome geheadlined, ne? Kann das sein? War das beides mal geheadlined? Achso, das kann es. Ja, nee, ich glaube einmal nicht. Stimmt, aber sie hatten zweimal Back-to-Back, glaube ich. Genau. Zweimal im Tokyo Dome bei Wrestle Kingdom Back-to-Back vor ein paar Jahren hatten sie ihre Singles-Matches gehabt, ihre großen und auch eins im G1-Finale, das haben sie hier auch erwähnt dann. Also, das ist eigentlich so mit der Standard von krassen Wrestling-Matches und heutzutage. Und den haben wir einfach unangekündigt hier bekommen bei dieser Show. Es war schon echt cool. Und ja, wir haben es schon gesagt, Swerve hat dann am Ende noch Ricochet gedemütigt und wie er es halt angekündigt hat vorher, da Ricochet das Turnier nicht gewonnen hat. Und ja, er soll mit Toilettenpapier ins neue Jahr rutschen, ne? Genau. Swerve gegen Ricochet dann also in 2025. Und ja, wir haben schon gesagt, wir werden es ein bisschen komprimieren hier, beziehungsweise umtauschen. Wir haben nämlich jetzt schon in unserer Review hier, dass wir besprechen gleich das Finale Okada gegen Will Ospreay. Und ja, das ist mein zweites grünes Match hier in meinen Notizen. Und das ist für mich auch das beste Match des Abends. Das war endlich mal wieder Tokyo Dome Okada. Von seiner Performance her. Ospreay mit Turban, nachdem er ja geblutet hatte im Opener. Und das hat das Ganze auch nochmal spannend gemacht. Die haben sogar den Rekord angesprochen, dass Ospreay hier nur zweimal gewonnen hat, während Okada achtmal gegen ihn gewonnen hat. Achtmal, ja. Also das ist schon eigentlich, und das, wie gesagt, da ist auch für mich rein realistisch gesehen, wenn man das als Sportmatch, also als Sportkampf, wie auch immer betrachtet, ist es auch vollkommen, sage ich mal, realistisch, dass Okada wieder gewonnen hat zum Beispiel. Auch wenn es natürlich cool gewesen wäre, hätte Ospreay ihn hier besiegt. Aber ja, das war auch wieder Weltklasse. Also für mich auch eines der besten Matches des Jahres, die ich gesehen habe. Also ich fand Ospreay gegen Darby Allin zum Beispiel richtig geil von ein paar Wochen. Mhm. Das war richtig stark. Also für mich auch. Also Ospreay hat nochmal jetzt am Ende des Jahres in diesem Turnier wieder mal gezeigt, warum ich den Kerl so liebe. Matches gegen Darby, gegen Brody King, jetzt hier gegen Okada, gegen Fletcher. Das ist einfach, der Typ ist eine Maschine. Und ja, das Match war hier nochmal, das nochmal so ein bisschen getoppt, weil es halt groß war, es war ein Finale. Und ja, Tony Khan wollte wohl das beste Turnier der Welt haben. Ne? Da buckt man halt die beiden im Finale. Was will man machen? Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja, also auf jeden Fall. Also kann man eigentlich nicht mehr zu sagen. Das ist schwierig. Wobei ich sagen muss, also klar, Okada gegen Ospreay, aber ich fand trotzdem immer noch Will gegen Kyle nochmal eine Spur besser. Mhm. Weil bisschen, ja, ich weiß nicht, Okada ist halt bei AW ein anderer. Ja, das stimmt. Er hat auch ein anderes Standing und das war irgendwie, zwischen den beiden war es schon mal cooler. Aber ich glaube, dass wenn sie nochmal aufeinandertreffen in anderem Setting, dass es wieder was anderes ist. Ich hatte das Gefühl, dass sich zumindest Okada ein bisschen zurückgenommen hat und es hat auch natürlich ein bisschen, nee, was heißt gelitten, aber unter der Story, dass Will halt verletzt da reingegangen ist. Und das hatten wir bis jetzt in den Matches noch nicht. Da sind beide 100% rein und dann waren die Matches für mich irgendwie besser. Mhm. Nichtsdestotrotz, das ist so, also da suche ich gerade die Kratzer auf dem Lack, das ist schon. Deswegen ist es für mich das Zweitbeste, wenn ich auf Platz 1 und 2 zwei Matches hätte. Und wenn nicht, dann wäre es das Drittbeste von den dreien, die wir haben. Ja, auf jeden Fall. Also für mich, klar, ich habe schon gesagt, für mich ist das beste Match der Show. Also klar, es ist nicht jetzt deutlich über den anderen oder so, aber es ist trotzdem für mich eins der besten Matches, die ich in der jüngeren Vergangenheit gesehen habe im Wrestling. Ich schaue momentan nicht mehr so viel Wrestling, halt wirklich, wenn dann halt nur noch AEW so ein bisschen. Und ja, da ist halt die Wahl natürlich da ein bisschen oder die Auslastung ein bisschen kleiner, aber ich finde trotzdem, dass die haben absolut abgeliefert, dieser eine Spot, also man hat ja die Kickouts gebracht aus dem Styles Clash, was das erste Match von Ospreay beendet hatte und den Rainmaker, was das Match von Okada gegen Ricochet beendet hatte, hat man hier die Kickouts eben gezeigt und danach gab es dann, ich glaube, Hidden Blade und dann noch ein Move und dann Stormbreaker und da hatten sie mich echt gehabt, ne? Also da war ich echt, boah, und die Crowd war auch, die standen, die haben mitgezählt und dann gab es den Kickout von Okada noch gerade so. Das war schon, also allein deswegen für diesen Moment, also das hat das Match nochmal, sage ich mal, vielleicht diese Stufe über den Opener gehoben, würde ich jetzt mal sagen für mich. Ja, am Ende gewinnt Okada nach dem zweiten Rainmaker und ja, verteidigt somit den Continental Championship im Turnier. Also auch, ja, man könnte fast sagen, wie zu erwarten, aber es war ja trotzdem irgendwo cool erzählt, das Ganze. Also wir werden ja gleich nochmal aufs Turnier eingehen. Aber also für mich war das voll okay, weil Okada, das ist nun mal sein Titel, mein Gott, das ist halt so. Es ist wie bei Mercedes Monet, es ist halt ihr Titel, ne? warum sollst du denen den Titel abnehmen? Das sind große Leute, die sind populär, also warum denn nicht? Und es ist logisch durchgebucht. Also sie haben ja von Anfang an gesagt, Okada, das ist so der Turnierplayer, der ist darin erfahren. Und jetzt haben sie nochmal gesagt, dass er damit Masahiro Chonos Rekord mit den 5 großen Turniersiegen, wobei, oh, Continental Classic Tournament mit den anderen. Ja, ist schwierig, ne? Na gut, aber trotzdem fand ich das auch durchweg gut erzählt. Eine Niederlage von Osprey, es macht hier gar nichts. Ich hätte mich halt nur, also ich hätte gedacht, dass Okada vielleicht verlieren könnte, weil die Story mit der Elite gerade so ist, die Elite verliert alles und zieht sich zurück. Hätte ich gesagt, vielleicht schicken sie Okada auch dahin. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt gedacht ist, mit dem, was danach passiert ist. Also ist, ich weiß nicht, ob Okada jetzt noch Teil dann von der Elite ist oder ob der jetzt dann sein eigenes Ding macht. Fände ich gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ja, mal schauen, wann die Bugs überhaupt zurückkommen. Ne? Ja. Werden wir dann wahrscheinlich sehen. Ja, apropos zurückkommen. Also erstmal, wir hatten nach dem Match Christopher Daniels, der herauskommt, hat angekündigt, dass er kein EVP mehr ist und er nicht der ist, der Okada diesen Titel überreichen kann, sondern es wird ein richtiger, ein wirklicher EVP sein. Und ich glaube, da wusste die Crowd schon, ich habe echt ein paar Sekunden gebraucht. Ich so, hä? Noch EVP, kommen die Bugs? Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ne? Und dann kommt Kenny Omega raus. Ich so, ach ja, ich bin so dumm. Ja, weil ich habe einfach nur da gerufen, weil mein Mann hat ein paar Sekunden vorgefragt, sag mal, wo ist eigentlich Kenny? Ja. Weil er halt Okada und Kenny das halt von mir auch kennt. Ich glaube, das war das erste Match, Kenny gegen Okada 1, mit dem ich ihn so richtig mit Wrestling genervt habe. Da noch in der Kennenlernphase, glaube ich. Upsi. Und deswegen war das, als er Okada halt gesehen hat, dachte er dann auch direkt an Kenny und hat dann gefragt, was der eigentlich macht. Und dann habe ich wirklich nur Kenny, also hat Christopher Daniels das gesagt, einfach geschrieben, da. Wahnsinn. Gutes Timing auf jeden Fall. Für ihn anscheinend auch, denn ja, er kommt hier zurück. Die Reaktion der Crowd war absolut wild. Also wir sehen hier Will Ospreay gegen Okada, was schon eh krass war bei dieser Show irgendwie. Und dann kommt auch noch der Return von Kenny Omega. Also ich hatte tatsächlich, als der Theme dann kam, als der rausgekommen ist, also ich hatte schon so ein bisschen Gänsehaut am Arm. Ne? War schon cool, ihn wiederzusehen. Ist ja auch einer meiner Lieblingswrestler. Und du hast das Match angesprochen, damals 2017, Wrestle Kingdom 11. Okada gegen Omega, für mich immer noch, also das Match hat mich zum New Japan-Fan gemacht und das ist für mich immer noch das beste Match aller Zeiten, das schaue ich mir immer wieder gern an, auch wenn es lang ist, aber das ist so ein Match, das hat für mich das hat für mich New Japan geöffnet, so für mich, ne, also deswegen, ich finde es so cool, dass wir nach all den Jahren das Match jetzt auch bei AEW sehen werden wahrscheinlich. Ich hoffe, keiner verletzt sich von den beiden. Na gut, wer weiß, ob Kenny fit ist. Also ich finde, er sah besser aus als die letzten Male, die man ihn gesehen hat. Ich finde, da sah er immer sehr, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, puffy im Gesicht aus, also so ein bisschen angeschwollen. Ich weiß aber auch nicht, ob das was mit seiner Erkrankung zu tun hatte. Keine Ahnung, was da die Symptome anders sind. Aber er wirkte ein wenig, er wirkte noch ein bisschen fragil, oder? Ja gut, er hatte so, ja einen Anzug an, also so richtig. Ja, ist schwierig. Habe ich das jetzt nicht. Wir werden es ja sehen, dazu kommen wir am Ende vielleicht noch, dieses Podcast. Er hat ja ein Match bei Wrestle Dynasty tatsächlich. Da sehen wir dann, wie fit er ist. Genau, und ich denke aber, selbst das Match, gerade mit der Story und mit Gabe Kidd als Gegner, es wird mehr Brawling, also ich glaube, das kenne ich ja nicht jetzt hier seine Tokyo Dome Main Event Sachen raushaut, das glaube ich eher nicht. Nach über einem Jahr Pause. Deswegen, ja, das denke ich, es ist, glaube ich, für Kenny ein gutes Match, um zu sehen, wie weit er ist. Und man hat das Match jetzt zumindest schon mal angeteased mit Okada. Anscheinend für All-In 2025 in Texas. Das wurde dann danach mit dem Banner eingeblendet von der Kamera. Also, wenn ihr dieses Match sehen wollt, in AEW kauft also eure Tickets für All-In Texas 2025 im Juli, am 12. Juli soll das Ganze stattfinden. Und ich hoffe mal wirklich, dass Kenny bis dahin wieder fit ist, sodass er dieses Match haben kann und dass er sich nicht nochmal verletzt, dass sich Okada nicht verletzt, weil das ist so ein Match, ich glaube, da freuen sich sehr, sehr viele Fans drauf. das nochmal zu sehen. Ich glaube, ihr letztes Match war ja auch 2018. Ist ja schon wieder lange her, ne? Die hatten ja dann bloß ein Tag-Team-Match mal vor einem Jahr oder zwei Jahren bei der New Year Dash Show bei New Japan. Also das ist schon wieder ein bisschen her. Also ich freue mich, wenn die beiden wieder in dem Ring, im Ring von AEW dann mal gegeneinander wresteln. Also freue ich mich sehr. Ich war sehr happy. Warum ist die Show nicht danach geendet? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war schon ein absolutes Highlight, absolut. Und es hat mich auch sehr gefreut, also dass er jetzt auch wieder da ist. Ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Und ich hoffe einfach, dass Omega nochmal so ein größeres Comeback hinbekommt. Ich meine, der ist jetzt schon am Ende nicht am Ende seiner Karriere unbedingt, aber zumindest am Ende seiner Karriere, was die 5-6-Sterne-Matches angeht. Da kann er bestimmt auch nicht mehr so viele raushauen. Naja, kommt, denke ich, eher auf die Story drauf an. Ich denke, der ist so jemand, der wird auch jetzt mehr in die Richtung gehen, dass er mehr Brawling macht, mehr vielleicht, so wie Bryan Danielson, so ein bisschen mehr Submission-based. Das kann er ja auch eigentlich. Hat er bloß noch nicht so gezeigt. Aber der kann das ja auch, hat er auch MMA trainiert früher und sowas. Und Jiu-Jitsu und alles Mögliche. Also der kann das schon. Ich denke, das hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass er mehr so in die Richtung gehen will, wenn er wieder richtig, wenn er weiter wrestlen möchte, bis er über 40 ist und so. Mhm. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ich glaub, wird er nicht sogar, ist er 40 oder mittlerweile 39? Also der hat gemeint, wenn er über 40 ist, will er halt nicht mehr diesen Stil wrestlen, den er jetzt gewrestelt hat die letzten Jahre. Von daher. Ja, mal gucken, was. Also ich meine, Wrestler sagen viel, wenn der Tag lang ist, ne? Das stimmt, ja. Bei denen ist ja die Nacht immer länger. Immer wieder ins Hotel müssen nach der Show. Naja, gut. Ja, Kenny Omega ist zurück. Match angeteased gegen Okada. Er hat sein erstes Match gegen Gabe Kidd dann bei Wrestle Dynasty. Da können wir am Ende des Podcasts nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht werden wir es schaffen. Und ja, das steht ja jetzt auch diese Woche an. Ja, zum Turnier generell. Okada hat das Ganze gewonnen. Das Continental Classic, zweite Auflage. Ich fand, es war sehr gelungen. Es war spannend bis zum Ende, muss man trotzdem sagen. Wir hatten ein würdiges Finale, würdige Halbfinals auch, interessante Halbfinals auch. Und man hatte dementsprechend halt auch viele Möglichkeiten aufgebaut. Man hätte Okada gegen Kyle Fletcher machen können, weil das hatte eine Story. Okada, Osprey gegen Kyle, ne, hatte eine Story hier gehabt. Wir hatten Osprey gegen Ricochet, was auch hätte passieren können im Finale. Also das ist natürlich cool, dass man das auch als Möglichkeit offen gelassen hatte. Und ich finde, um es mal wirklich abschließend zu sagen, diese Turniere tun AEW echt sehr gut. Also für mich als Zuschauer, der sowas halt mag, ich kenne es vom Sport, das ist ja klar, da ist es gang und gäbe, aber im Wrestling oder gerade im TV-Wrestling ist es ja nicht so. Und bei Matches zwischen richtig guten Leuten in den Weeklies, und da geht es immer um was, das macht halt Sinn. Ja, und das gibt dem Ganzen viel mehr Wichtigkeit. Also warum denn nicht? Und es ist auch irgendwo mehr, oder es wirkt zumindest mehr wie eine Alternative zu WWE zum Beispiel, wenn man halt mehrere solche Round-Robin-Turniere im Jahr machen würde. Man hat ja noch vielleicht ein Frauenturnier, was man da machen könnte, ein Tag-Team-Turnier. Also dass man so 2 bis 3 vielleicht von der Art und Weise im Jahr machen kann. Und das hier soll das Männer-Singles-Turnier bleiben, aber von mir aus kann man vielleicht auch ein Frauenturnier machen. Man hat mittlerweile genug. Und da könnte man auch Frauen ein bisschen mehr Spotlight geben. Ich finde dieses 4-4-Promotions-Turnier richtig cool. Da haben sie jetzt nur wenig Matches gehabt. Teilweise haben sie in den Promotions, zumindest bei Stardom gibt es, glaube ich, nur 2 Matches und bei CMLL gab es ja nur ein einziges Match in 4-Way. Aber das könnte man doch super ausweiten für einen Platz in dem Finale. Warum nicht? Dann kann man auch die aus den anderen Promotions rüberholen vielleicht für Werbung dafür. Also das könnte ganz cool werden. Dann hätten die Frauen was Eigenes, was nicht nur AEW-bezogen ist vielleicht. Was Besonderes, weil ich meine, Matches um die bestehenden Titel gibt es ja eigentlich, Turniere um die bestehenden Titel gibt es ja eigentlich schon seit Äonen. Aber ja, sowas Cross-Promotional-Ding fände ich ganz cool. Ja, so International Women's Cup wäre schon cool. Ja. Also als Round Robin, das wäre schon nicht schlecht, wenn du da mehrere. Du musst halt schauen, wie du das hinbekommst. Ne? Man könnte halt, ob man da wirklich einen Block vielleicht macht. Aber ich denke, Tony Khan ist so, der will dann schon, dass zwei Blöcke da sind bei so einem Round-Robin-Turnier. Ja, muss man mal sehen, wie sie das machen können. Aber, ja gut, aber zwei Blöcke bei den Frauen finde ich schwierig. Naja, müssen ja nicht hier sechs bis so acht Leute sein oder so. Ne? Reichen ja auch zwei Blöcke mit vier. Ist ja okay, weil du hast ja noch andere Titel und sowas. Ne? Ist ja kein Problem. Muss ja jetzt nicht übertreiben, aber so hat man zumindest mal für vielleicht einen Monat mal dieses Turnier für die Frauen, das sind die ein bisschen im Spotlight. Und man sieht mal alle, ja. Also das ist ja, ja immer so, dass einige von der Erde plötzlich verschwinden komplett. Genau. Ich finde, es wäre auch eine Möglichkeit, die Tag Team Division vielleicht mal wieder ein bisschen, bei Tag Team Wrestling, bei AEW wurde am Anfang sehr groß auf die Fahne geschrieben, aber da ist mittlerweile auch tote Hose. Wir haben es gar nicht mal angesprochen, dass in der Pre-Show die Private Party sogar da war. Das ist mir jetzt wieder eingefallen. Wie der Champion, ne? Die Champs haben nichts zu tun. Supi. Das ist Wahnsinn. Also, das würde zum Beispiel da auch wieder helfen. Da könnte man ein paar Tag-Teams reinbringen. Wir haben ja an sich schon viele mögliche Tag-Teams, die auch jetzt neu dazukamen, die over sind, wie Outrunners zum Beispiel. Ne? Yeah. Wir haben immer noch FTA, wir haben immer noch die Young Bucks, die in so einem Turnier richtig gut sind, die auch andere Leute, die auch immer ins Finale kommen können und da jemanden overbringen können. Also das ist ja kein Ding, aber sie machen es halt noch nicht. Ich hoffe mal, das ist was, was AEW in Zukunft vielleicht plant, weil das würde sie echt ein bisschen herausstechen lassen in Amerika, als diese TV-Promotion, die diese Round-Robin-Turniere macht. Also ich finde die sehr angenehm. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht oder ins Forum. Ich finde diese Round-Robin-Turniere sowas von eine tolle Abwechslung und sowas von erfrischend immer wieder. Muss man ja nicht jeden Monat machen, das wäre ein bisschen Overkill, aber, aber so zwei, dreimal im Jahr, vor allem in verschiedenen Konstellationen, Singles, Männer, Singles, Frauen, Tag-Team, da kannst du ja einiges machen. Also ist ja, und sowas Etabliertes halt vor allem, wo man dann sich, und ich meine, der Continental Classic hat er jetzt schon mal einen Namen. Ja, warum nicht die anderen? Wie gesagt, so dieses Women's World Turnier oder irgend sowas. Und bei den Tag-Teams, ja, gibt es halt nur die Tag-Team-Title. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Ja, ich meine, da kannst du ja trotzdem das irgendwie nennen, meinetwegen Brody Lee Memorial Tag-Team Tournament oder sowas. Ja, Brody Lee ist ja auch eine Legende und naja, ist ja, ne, wäre ja zumindest was. Ich finde allgemein, die könnten viel mehr mit ihren Legenden auch machen. Vielleicht auch mit Sting, weil der ja als Tag-Team-Champion retired ist zum Beispiel. Also, das ist ja kein Ding. Das wäre doch mal was, wenn Sting nochmal auftritt und sagt, hey, eure Tag Division ist scheiße, lass mal bitte irgendwie was Anständiges damit machen, hier ein Turnier, ich gebe euch meinen Arm, go with it. Das wäre doch nicht schlecht. Oh Gott, jetzt haben wir wieder sowas auf die Idee gebracht und nachher passiert es wirklich. Ich bin ja immer noch, ich hab immer noch einen Gruselfaktor mit, dass das Hook den Titel seinem Vater einfach zurückgegeben hat. Ich habe es nur aus Spaß gesagt, das war nicht ernst gemeint. Ja, wir werden gehört. Es ist ja, kann gut sein, kann aber auch nicht so gut sein. Naja. Dass wir gehört werden, ja. Also von euch, liebe Zuhörer, schon, aber von niemandem. Oh Gott, jetzt würde ich sagen, von niemandem wichtiger. Wow. Entschuldigung. Ich würde sagen, von niemandem Entscheidenden bei AW, die Einfluss auf das Booking haben. Genau, ganz wichtige Anmerkung. So, ja, dann hatten wir, um mal weiter in eine Show zu gehen, wir hatten dann ein paar Matches, wo es bei mir, also ich habe neutral und rot markiert. Neutral fand ich, also weil es mich einfach nicht so interessiert hat, aber es war halt da, Thunder Rosa gegen Mariah May, der Street Fight. Es war an sich, also ja, es war solide, aber Mariah, ich meine, niemand hat Thunder Rosa als Herausforderung angesehen für Mariah May so richtig. Und deswegen war es auch schwierig, da irgendwie Interesse für das Match zu gewinnen. Wir hatten es ja schon im Vorgespräch, oder hier jetzt am Anfang des Podcasts schon angesprochen. Es war viel Street Fight, aber wenig Story. Also, ja. Aber man muss dazu sagen, dass es die Fans waren schon drin, die hatten Bock, die hatten halt auch einige Elemente, die cool waren. Also ich fand das mit dem Tequila-Anspucken schon irgendwie lustig. Sorry, mir ist gefallen. Dann die Pinatas fand ich irgendwie auch funny. Die haben es eigentlich ganz gut gemacht und es war auch nicht zu lang. Ich glaube, live war das wirklich cool. Ja, also für ein Hausshow-Match kein Problem. Also ja, aber es hat auf der Karte nicht so wirklich was zu suchen gehabt. Also auch, dass es ein Titelmatch für ein Championship war, boah, nee. Ich weiß nicht, alberne Matches sollten nicht entscheiden um Championship-Gürtel, um einen Shot, wirklich einen ernsthaften Shot, den Titel zu bekommen, okay, aber nicht, um wirklich den Titel zu bekommen. Weil ich meine, wie doof sieht das dann am Ende aus, wenn du bei sowas dann den Titel gewonnen hast? Weiß ich nicht. Ja, beschissen. Vor allem, wenn es jetzt keine große Geschichte oder keinen großen Grund gibt, warum es dieses Match gibt, warum es die Stipulation gibt in dem Sinne. Also, ja, das, wie gesagt, das war okay, aber es war jetzt halt nichts Wildes. Ich meine, Mariah wurde ja overgebracht damit und kriegt wieder einen Sieg über eine Gegnerin. Ist okay, aber ja, ich meine, das Finish war trotzdem ein bisschen crazy, mit dem Piledriver dann durch den Tisch vom Apron nach draußen, das war schon krass, aber ja, so sollte auch ein Finish sein. Dann kommen wir zu Mein Mann hat sich hauptsächlich darüber gefreut, dass tatsächlich derjenige, der den Tisch aufgestellt hat, durchgegangen ist, weil das ja so eine Regel ist. Das war das Highlight, glaube ich. Aber ich glaube, der hat auch nicht so richtig hingeguckt. Also es war nicht so, ja. Aber ich muss übrigens sagen, dass ich das mit Thunder Rosas Vater überhaupt nicht kapiert habe. Ich so, hä, was macht sie da? Es hat echt lange gedauert, bis ich das gepeilt habe. Und das war wirklich dumm. Also es war auch jetzt nicht so. Es hat jetzt irgendwie keinen Heat erzeugt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich noch sagen, ich finde Mariah May trotzdem extrem cool, auch als Champion. Sieht auf jeden Fall die Women's Division bereichert. Sie bräuchte halt nur eine besser aufgebaute Fehde als diese. Ja, die ist ja an sich schon da, nur man macht sie momentan nicht, weil Tony Storm anderes Gimmick gerade macht. Aber okay, das sparen sie sich wahrscheinlich auch für die Australien-Show, dieses Match. Wird ja, denke ich, auch im Frühjahr dann kommen, ne? Ich glaube. Ist das schon angekündigt für die, wann? Nee, ist nicht angekündigt, das Match, aber ich denke mal, weil Tony Storm ist ja aus Australien, also werden sie bestimmt das Match dann benutzen für das große Titelmatch dann. Also ich meine, ist da, Entschuldigung, ich habe völlig komische Dinge gesagt. Ich meinte, ist da überhaupt irgendwas schon angekündigt? Nö, eigentlich nicht. Show, das ist ja noch, nö. Ist nur, das ist, na gut, das sind jetzt auch noch volle zwei, naja, anderthalb Monate, das ist ja wirklich lange hin. Mhm. Ja. Okay. Ja. Genau, ja, was ja hoffentlich jetzt vorbei ist, ist bei mir rot markiert, jetzt kommen wir zum ersten wirklichen Lowlight dieser Show. MJF gegen Adam Cole, ja, wenig überraschend, denke ich mal, wenn ihr meine Takes, die letzten Podcasts, in denen ich dabei war, gehört habt. Natürlich, um mal das Positive vorwegzunehmen, gutes Match, wrestlingtechnisch im Ring, das ist klar, ne? Aber alles drumherum, absoluter Quatsch. Also, ja, um es mal so zu sagen, ich meine, Cole muss noch bis Silvester warten, um das Jahr mit einem Boom zu beenden, ne? Denn das war es auf keinen Fall, dieses Match. Den habe ich vorbereitet. Jawohl. Genau. Ich musste irgendwas bringen, hat sich angeboten mit Boom und Silvester, deswegen, ja. Okay. Ich feuert gebe keine, dir, wäre nicht schlecht. Feuert keine Feuerwerkskörper ab, bitte. Das war kein Aufruf dazu. So. Alles baut sich auf diesen großen Spot auf, ne, bei dem MJF dann seinen Ring holen kann, diesem Match. Und das Einzige, was der echt machen muss, um Taven und Bennett wie absolute Geeks aussehen zu lassen, die sie ja so schon sind. Aber hier wurden sie ja noch mehr zu Geeks gemacht. Hat er die Ringtreppe benutzt und das so aussehen lassen, als hätte, ja, als hätten Taven und Bennett ihn angegriffen. Der Ref haut ihn raus, die wollen aber nicht gehen. In der Zeit gibt es ein kleines Hin und Her. Adam Cole schnappt sich dann den Ring, wartet aber ewig lang, bis MJF aussteht, kassiert dann den Low Blow, kassiert das Finish von MJF und wird gepinnt. Und ich dachte mir, Alter, Adam Cole ist ja noch so ein größerer Geek. Oh, ja. Das? Ich musste so lachen bei dem Finish. Oh Mann, ey. Bitte, können wir das in 2024 lassen? Ja, aber das scheint doch so auszusehen. Also es sieht doch wirklich so aus, als wäre MJF erstes besiegt, fertig, Adam Cole kann ihn hinter sich lassen, schickt MJF in irgendwas Anständiges, weil bei Adam Cole wollte das ja anscheinend nicht machen. Aber immerhin, MJF kann wieder normale Fäden wirken, weil das hat einfach von vorne bis hinten keinen Sinn ergeben. Und es hat, keine Sekunde konnte ich das vergessen. Sie haben es nicht geschafft, dass ich gesagt habe, okay, wegen der Krankheit und wegen den Ausfällen, das ist jetzt alles irgendwie kacke, aber dann machen wir jetzt nochmal von vorne. Nee, die haben auf eine Story aufgebaut, weiß ich nicht. Es ist so, als hättest du angefangen, Dornröschen zu erzählen und wärst bei Schneewittchen gelandet. Das ist noch nicht ausgedrückt. Ja, am Ende will dann MJF quasi dasselbe Adam Cole antun, was er Roderick Strong angetan hat. angetan hatte bei Full Gear, nämlich er wollte seinen Knöchel mit einem Stuhl zerstören. Doch Roderick Strong kam dann zurück, hat den Save gemacht. Ja, ebenso dann wie Kyle O'Reilly, der dann MJF wieder in den Ring befördert und dann braucht Adam Cole seine Buddies 3 gegen 1, um quasi gegen MJF oben zu stehen. Er zieht ihn mit dem Ring 1 drüber dann doch am Ende, während Kyle und Roddy MJF festhalten. Das hat die Crowd genauso verstanden wie ich. Das war komisch und die haben das Ganze ausgebuht, obwohl die alle drei Babyfaces sein sollen hier. Haven und Bennett kamen dann noch dazu, alle haben sich umarmt. Und ich dachte mir so, also so bookt man doch keine Babyfaces. Also, hä? Nee. Es ist. Warum machen sie nicht was Neues? Also ich meine, soweit ich das verstanden habe, ich habe es dann nicht mehr verfolgt, waren Cole Strong und O'Reilly selbst am Ende bei WWE nicht mehr so hot als Faction. Warum machst du mit denen nichts Neues? Die funktionieren doch alleine auch. Oder in anderer Kombination, aber... Ja. Wir brauchen Undisputed Kingdom nicht. Ja, das ist so ein Stable, die können gerne Veteranen sein bei Ring of Honor oder so und dort Titel halten, ist kein Problem. Aber, und da halt die mal jüngere Wrestler vielleicht ranholen. Die haben doch, bei Ring of Honor haben die doch auch wieder Trios Champs oder so, ne? Oder Tag Team Champions, die haben doch da irgendwelche Leute. Also es ist jetzt nicht das Problem, die da hinzustecken, aber bei AEW keiner nimmt die ernst, keiner gibt irgendeinen Scheiß auf die. Keiner traut denen, die Fans trauen denen nicht. Die denken die ganze Zeit, die turnen gegen jemanden. Die sind keine Babyfaces. Also, ja, obwohl die ja gute Leute sind an sich, ne? Aber das vom Charakter her, die wurden ja auch nie irgendwie als Top-Leute reingebracht. Also, Naja, gut. Powerhouse Hobbs gegen Takeshita. International Title war dann das nächste Match. Ja, es gab ja wenig bis gar keinen Aufbau. Es gab ein paar Promos. Okay, es war ganz, ganz in Ordnung. Aber ich muss sagen, die haben die Crowd halt trotzdem reinbekommen. Alleine mit ihrem Wrestling, weil das einfach zwei gute Leute sind im Ring. War ein gutes, unterhaltsames Match. Aber ich denke mal, das ist so eine Titelverteidigung, an die man sich im neuen Jahr dann schon nicht mehr erinnern wird. Also, war nichts Besonderes, war aber ein wirklich gutes Match. Und ja, Konosuke Takeshita darf dann als nächstes gegen Shingo Takagi um den Never-Title antreten am 4. Januar bei Wrestle Kingdom. Da freue ich mich richtig drauf. Mhm. Da geht es auch, glaube ich, um beide Titel. Und dann am 5.1. dann diese Woche, am Sonntag, dann direkt darauf, wird der Sieger dieses Matches, also der neue Double-Champion, gegen Tomohiro Ishii antreten. Und ja, also allein auf dieses Wochenende wegen den beiden Matches, egal welche Konstellation, habe ich schon Lust drauf, muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Ich fand übrigens, das Match war auch sehr kurzweilig. Also ich habe hinterher nachgeguckt, das war ja über 15 Minuten, hätte ich nicht gedacht. Da war ich dann überrascht. Wobei ich das Match, habe ich ein bisschen aus der Reihe geguckt. Ich wusste, dass ich die ganze Show abends zeitlich einfach nicht so schaffe, weil ich nicht erst um 12 ins Bett gehen wollte. Also dachte ich mir, was ist das Match, was meinen Mann am wenigsten interessiert, und habe das rausgewählt und habe das dann gesehen und dann war ich dann doch überrascht, dass es dann doch so lange war, und ich fand es wirklich gut. Also, und ich fand es krass, dass sie die Crowd echt nach, weiß ich nicht, 4-5 Minuten waren die komplett drin. Mhm, auf jeden Fall. Am Anfang relativ ruhig, ist ja klar. Ich meine, Hobbs ist jetzt kein wahnsinnig guter Challenger einfach für den Titel momentan, weil er einfach zu wenig in den Shows ist, zu wenig wrestelt. Ja, aber ich glaube jetzt mit dem, trotzdem der Niederlage, ist er in vielen, in den Augen der Fans, glaube ich, schon stärker, oder? Ja, schon. Also, oder präsenter vielleicht? Ja, ich meine, es hilft ihm definitiv. Also ich hoffe mal. Mal schauen, was man jetzt in Zukunft macht, in den nächsten Wochen. Aber ich hoffe, es hat ihm geholfen. Wie gesagt, also ich fand es halt auch cool, dass sie die Crowd reingekommen haben, weil ich glaube, dieser eine Spinebuster-Spot mit für den Nearfall, da hatten sie die Crowd. Also, ja. Obwohl, glaube ich, keiner damit gerechnet hat, dass hier Hobbs den Titel gewinnt, aber das war der eine Moment, der dann schon zumindest für die Crowd für einen kurzen Moment dafür gesorgt hat, hey, es könnte ja sein. Aber das war auch schön gemacht, weil das dann nochmal so ein Ruhespot war. Die sind ja dann beide liegen geblieben. Dann kam die AW-Chance und dann ging es auf das Ende auch schon zu, ne? Obwohl, nee, ein paar Minuten länger war es, glaube ich, dann noch. Mhm. Aber trotzdem, es war auch sehr gute In-Ring-Story, sehr gut getimed. Das war einfach ein wirklich grundsolides Match. Wenn da jetzt so eine Story hintergestanden hätte, wäre es noch 20 Mal besser gewesen. Aber es war schon wirklich gut. Und für mich ist, also ich habe jetzt noch mehr die Hoffnung, dass Hobbs halt eine prominentere Rolle bekommt. So. Ja. Ja, also mal sehen. Also ist halt schwer bei dem Roster, ne? Aber ja. Vor allem, weil Hobbs ja jetzt auch nicht so der krasseste Charakter ist, ne? Muss man einfach sagen. Aber der liefert eigentlich immer ab, wenn er vor den Kameras steht. Also von daher kann man machen. Ja. Kommen wir zum nächsten Match und das ist mein tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, als mein letztes. Ich meine, wir haben ja das Finale schon vorweggenommen, das heißt, das kommt jetzt hier nicht mehr bei uns in der Liste, das Turnierfinale. Aber mein letztes grün markiertes Match und zwar natürlich das TBS Championship Match. Mercedes Moné gegen Chris Statlander, Nummer 2. Ja, ich meine, wir haben es am Anfang schon ein bisschen gesagt. Ich meine, hier die Story war, die hatten beim letzten Pay-Per-View ein gutes Match, deswegen wollten die das wieder machen. Haben irgendwie zumindest über ein paar Promos versucht, das so hinzubiegen, dass das Match Sinn ergibt. Hat nicht funktioniert, aber ist egal. Match war trotzdem gut. Richtig gut sogar. Also wie gesagt, es war Wahnsinn. Vor allem je länger das Match ging, desto mehr habe ich geglaubt, dass Chris hier gewinnen kann zumindest. Ja. Also es war richtig stark. Und ja, am Ende, ich meine, wie gesagt, zunehmender Matchlänge. Na, die Crowd hat es dann auch für möglich gehalten. Also es war ein kompletter Erfolg, dieses Match. Absolut. Ich fand dieses Why Won't You Die einfach wundervoll mit dem Slap. Ich fand das so cool. Das war das längste Match, zu Recht, dass es dir den Platz bekommen hat. Und das war wirklich für mich... Nee, es war das zweitbeste Match. Ja. Ja, das zweitbeste Match für mich. Naja. Wir hatten ja zumindest alle die drei Matches, die wir beide als Highlights hatten, die waren zumindest alle drei richtig. Da haben wir keine krasse Meinungsverschiedenheit in dem Sinne. Ja, aber ich denke... Ich finde das so cool, weil halt, das Ding ist halt, mich freut das auch so sehr, weil Moné hatte ja wirklich Startschwierigkeiten bei AEW. Bei der Hälfte der Matches habe ich mich gefragt, so, was war das denn? Mhm. Aber mit Chris hat sie einfach eine Gegnerin gefunden, die matchen einfach wahnsinnig gut und du merkst einfach, wie Moné wieder Selbstbewusstsein hat. Dieser Move, wo sie dann Chris das, was um den Ring ist, das Gefussele da, na, Wort. Apron? Ja, der, das, ja, was sie da über sie drüber geworfen und dann zugeschlagen hatten, so, das sah schon echt cool. Mhm. Also da hast du einfach gemerkt, wie selbstbewusst sie ist und da kam das richtig rüber und auch find, als sie rausgegangen ist, also irgendwie, weiß ich nicht, Moni ist jetzt tatsächlich bei AEW für mich. Ja, also für mich auch. Ich finde sie ja im Ring schon immer richtig gut. Mittlerweile muss ich sagen, in den letzten paar Pay-Per-Views einfach nur richtig, richtig stark Weltklasse. Also als Charakter gibt sie mir immer noch nichts. Also das ist halt einfach, ne, muss ich nicht im TV haben. Aber wenn sie Matches hat, ich habe noch nicht das Match gesehen, was sie gegen, ich glaube, Hazuki hatte bei der New Japan Show. Das war, glaube ich, da der Main Event. Das soll auch richtig, richtig gut gewesen sein. Ja. Also das überlege ich vielleicht jetzt die nächsten Tage noch zu schauen, wenn ich da das irgendwie reinbringen kann, wenn ich dran denke, weil das wollte ich unbedingt noch sehen. Das fällt mir jetzt wieder ein. Ja, für mich, wie gesagt, ich kann mich nur anschließen, kann dir nur zustimmen. Die hat sich echt sehr nach oben entwickelt auf meiner Skala, was das angeht. Überragend. Und ich hoffe, das ist wieder so ein Match, da kommen wir wieder, spannen wir wieder den Bogen zu dem vielleicht möglichen Frauen-Round-Robin-Turnier. Wenn die das nächste Mal aufeinandertreffen, vielleicht in einem Turnier, dann sollte Chris da gewinnen. Ja. Na? Weil das wäre dann perfekt. Und das wäre wieder so eine Gegnerin, ebenso wie Willow, da hat man jetzt eine Story, die beide könnten theoretisch Mercedes Moné besiegen irgendwann, weil das macht einfach Sinn. Die haben alle tolle Matches gegeneinander und Mercedes hat, glaube ich, beide jetzt zweimal besiegt. Also warum denn nicht? Kann man ja machen. Ja. Denke ich auch. Mir hat das sehr gefallen. Ja, Moné verteidigt dann bei Wrestle Dynasty das nächste Mal. Beide Titel, also sowohl den TBS als auch den New Japan Strong Titel gegen Mina Shirakawa. Freue ich mich auch sehr auf das Match. Ja, das kommt dann bei Dynasty, genau. Das ist aber, ich glaube, es dürfte sogar eins der Main Matches dann sogar sein, ne, von dieser Show. Wenn ich mir so die Card angucke, da können wir dann gleich nochmal drauf schauen vielleicht. Aber was so große Matches angeht, zwischen zwei größeren Namen auch, in Japan beziehungsweise AEW, die dabei sind, das ist schon eines der Top-Matches wahrscheinlich dieser Show. Ja, und nach den letzten Matches, die beiden hatten, also warum denn nicht? Ne? Das ist eine coole Ansetzung für diese Show. Ja, Finale haben wir schon besprochen. Das Turnierfinale, Okada hat Ospreay besiegt. Dann gab es den Kenny Return, das war ein Co-Main-Event. Und dann kommen wir zum Main-Event und den habe ich rot markiert. Das war ein Lowlight bei mir. Also was heißt Lowlight? Es war halt sehr enttäuschend für mich, weil ich schon ein bisschen was erwartet habe, muss ich sagen, von diesem Four-Way. Wir hatten Jon Moxley gegen Jay White, gegen Hangman Page, gegen Orange Cassidy und den AEW World Championship. Also ich weiß nicht, es klingt jetzt böse, aber starte mal damit rein mit dieser fast schon rhetorischen Frage. Haben die über Weihnachten ein Best of House of Torture von New Japan angeschaut? Okay. Das war ja wirklich übertrieben, oder? Also von den Eingriffen her, boah. Ich glaube, das Problem ist, die wollten sich halt Mühe geben, weil, war jetzt auch nicht so groß. Hat irgendjemand gedacht, dass Jon Moxley nicht gewinnt? Naja, aber dann hätten sie das ja wirklich so machen sollen, dass die Jon Moxley am Anfang komplett Triple teamen, dann hauen sie ihn mit der Powerbomb durch den Tisch und dann dreht sich das Match nur um die drei Challenger. So. Und dann kann man da zumindest ein paar Nearfalls raushauen, muss ja nicht unbedingt sein, aber dann kommt Moxley irgendwann wieder und der ist so fertig und der kassiert dann nur Moves und dann brechen die gegenseitig ihre Pins aus, wo jeder sich denkt, jetzt haben sie Moxley, aber die brechen sich gegenseitig die Pins aus. So hätte ich die Story gebookt, muss ich sagen. Aber weil keiner hat ja wirklich geglaubt, dass einer dieser drei anderen gewinnt. Deswegen, das hat natürlich auch nicht zu beigetragen, zu dem Interesse für dieses Match, muss man dazu sagen. Aber ich fand die Ansetzung halt an sich cool, habe deswegen auch ein bisschen was erwartet. Eingriffe von außen, links und rechts, vorne und hinten, Bullet Club, wie heißen sie? Death Riders. Mhm. Hat mich sehr auch an Bullet Club erinnert. Es hat für mich ein bisschen das Match gemacht. Aber ich muss eine Sache sagen, ich fand das eigentlich ganz cool mit Christian Cage und seiner Crew, da hast du die ganze Zeit erwartet, dass sie eingreifen und dann haben sie sich dann irgendwann später dann verpisst. Aber das fand ich trotzdem ganz cool, dass sie so als da auch noch in diesem Chaos mit rum war. Das war irgendwie, es war so viel Chaos, dass es irgendwie schon wieder witzig war. Ja, gut. So weit kam ich nicht, dass ich es witzig fand. Wäre es vielleicht noch 10 Minuten länger gegangen, vielleicht, ja. Aber so, weiß nicht. Also das Wrestling an sich, um mal das Positive trotzdem zu sehen hier, das Wrestling an sich natürlich von den vier im Match war natürlich richtig gut. Das ist halt immer so heutzutage bei den Main Events, bei den Shows. Der Standard im Wrestling ist nun mal so. Ich meine, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist wrestlerisch richtig gutes Match. Aber wenn die Story, also für, oder die das ganze Drumherum, das Ambiente einfach nicht so passt, wie jetzt bei den Turniermatches zum Beispiel, da hat es für mich perfekt gepasst, das Ambiente für das Ganze. Das hat hier für mich nicht gezogen. Also ich war kein Fan dieses Main Events. Moxley hat dann wieder mal nach dem Eingriff von Wheeler Yuta, wie schon bei Full Gear, hier verteidigt am Ende. Fand ich nothing special, muss ich sagen, das Ganze. Ja, nee. Also ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Vor allem, weil hatte Moxley nicht angekündigt, dass er alles auflöst und keine Ahnung was. Deswegen dachte ich, dass das damit was zu tun hat, dass es irgendwie noch eine coole Story wird vielleicht. Ich meine, gut, hinterher gab es noch was, da reden wir auch noch mal in Ruhe drüber nach No Match. Aber weiß ich nicht, ich hätte schon im Match irgendwas davon erwartet und keine Ahnung. Es war nicht so, als wäre es. Es hätten auch andere drei Namen da stehen können. Die waren austauschbar und das finde ich schade. Ja, das stimmt. Ne? Vor allem, weil sie auch Jay White gepinnt haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bedeutet. Weil eigentlich hätte ich mir schon gern gewünscht, dass sie ein Singles-Match machen, Jay und Mox. Vielleicht kommt das noch, vielleicht in Australien auch, dann würde ja Sinn ergeben. Mhm. Aber an sich finde ich krass, dass man ihn hier gepinnt hat. Also, Na gut, aber White musste ja was einstecken. Nachdem er Shafir endlich mal den Blade Runner gegeben hat, hat Yuta ihn ja getroffen und dann gab es ja erstes. Also es war ja kein cleanes Gewinnen. Also finde ich, steht dem Match zwischen den beiden immer noch nichts im Weg, so richtig. Ja, an sich schon, aber das Ding ist, ich denke, es war einfach hier so Ausschlussverfahren. Orange Cassidy wollte man nicht schon wieder pinnen, weil er erst beim letzten Pay-Per-View besiegt wurde. Mm. Hangman Page hat die letzten beiden Pay-Per-Views verloren. Und passt den konnte man auch nicht. Ja. Ja, konnte man auch nicht pinnen und der ist gerade so ein bisschen wieder der Cowboy-Shit-Face-Hangman momentan so ein bisschen. Also, obwohl ja, er eigentlich hier ist, aber ja, da war's dazwischen, genau. Und Jay White war dann halt noch übrig. Der hat eigentlich jetzt nicht so, der hat ja zwei Pay-Per-View-Matches gewonnen, von daher werden sie das wahrscheinlich nicht so irgendwie begründen können. Aber ja, nicht so kreativ das Ganze. Was aber dann cool war, das muss ich sagen, zum Ende der Show kam dann doch noch eine Rettung aus dem Babyface-Locker-Room. Und zwar FTR zusammen mit dem zurückkehrenden Adam Copeland. Ja, so ein Riesenpop kam der gute Kollege natürlich raus, war jetzt auch, glaube ich, über ein halbes Jahr verletzt gewesen. Und ja, die stellen sich den Death Riders gegenüber. Es gibt das Trios-Match dann bei Dynamite, also das hat man gleich angesetzt, war auch sehr logisch. Freue ich mich drauf, das hat echt, also es hat sich wieder Big Time angeführt. Man hat gleich das Match für nächste Show und da habe ich Bock. Death Riders gegen die drei hier, ist ein neues Team, neues Trio jetzt. Die sind auch legit halt ein Trio, weil die alle aus Asheville, North Carolina kommen, was ja dann auch die Show ist, oder wo die Show ist jetzt bei der Neujahres-Dynamite, also Fight for the Fallen. Also es ist schon sehr, sehr passend und ja, Adam Copeland mit FTR, vielleicht um die Trios-Titles, vielleicht auch um den World-Title gegen Mox, kann man einiges draus machen, also ich habe nichts dagegen, ist eigentlich voll cool, finde ich okay. Ja, ich weiß halt nur nicht so genau, wo es danach hingeht. Also ich bin wirklich enttäuscht, dass wir irgendwie immer noch nicht wissen, was mit Mox jetzt eigentlich los ist und ob es jetzt jemand dahinter stehen ist oder irgendwas gibt. Ich habe schon überlegt, vielleicht ist es ja sogar Edge. Das wäre natürlich ein absoluter Twist, ne? Aber was machen sie da mit Cage? Also ja. Obwohl andererseits könnte man das natürlich dann machen, wenn er den Titel gewinnt und Cage den versucht einzulösen, dass Mox ihn dann irgendwie mault und dann stellt sich's auf einmal raus, so Edge war eigentlich der, der die ganze Zeit dahinter stand. Das wäre natürlich extrem cool. Irgendwie, aber sehe ich nicht. Ich bin gespannt, wie lange sie das mit Christian Cage ziehen. Also, weil er sollte, finde ich, ja nicht erfolgreich eincashen. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, auf keinen Fall. Aber wer verhindert das? Ich dachte, vielleicht ein Return von Adam Copeland würde das verhindern. Vielleicht machen sie es trotzdem mit Adam Copeland irgendwie. Das liegt ja auf der Hand, aber aber vielleicht will er dann gerade gegen Adam Copeland. Stimmt, ja, genau. Also müssen sie ja eigentlich das Titelmatch machen, ne? Ja, ja. Und dann versucht, ja, das macht Sinn. Vielleicht greift er in das Match ein oder so beim nächsten Pay-Per-View. Ja, könnte man machen. Mal gucken. Ist ja eine Möglichkeit. Also ich glaube, da bin ich eigentlich guter Dinge momentan. Es ist mal wieder eine Richtung, auf die ich Lust habe. FTR und Adam Copeland wieder im Spotlight, auch in einem wichtigen Programm. FTR hing ja jetzt ewig lang in der Luft. Also es war ja nicht viel los. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Also von daher ist es nicht schlecht. Ja, im Nachhinein muss man sagen, also ich bin der Meinung, dadurch, dass man ja den Kenny Omega Return hatte, ich finde, auch aufgrund des Matches und so, man hätte irgendwie schon das Turnierfinale in Main Event packen können. Ja, der Kenny Return, der war ja trotzdem auch überraschend und cool und das, ja. Also das wäre für mich halt besser gewesen, muss ich sagen, weil ich das deutlich besser und wichtiger fand als jetzt dieses World Title Match und das Ganze drumherum. Und ja. Genau, es hat irgendwie ein bisschen kalt gewirkt nach dem Okada-Osprey-Match. Also, naja. Gut. Ja, wir haben nächste Woche dann Dynamite. Was habe ich denn hier? Da haben wir, wie schon gesagt, das Trios-Match bestätigt. Claudio, John Moxley und Yuta in der Kombination für die Death Riders gegen Rated FTR, Adam Copeland, Cash Wheeler und Dex Harwood und Jamie Hayter gegen Julia Hart, was sie ja jetzt auch schon seit Wochen aufgebaut haben. Also es ist ein bisschen wenig bisher an sich angekündigt für die Show, die für uns heute in 2 Tagen, für euch dann ja wahrscheinlich dann übermorgen dann stattfindet. Also ja, nee, morgen für euch. Ja, kommt drauf an, wann der Podcast hochgeladen wird, aber egal. Gleich. Gleich. So, und dann haben wir noch Collision. Da wurde schon einiges angekündigt. Und zwar hatten wir da Tony Storm gegen Deonna Purrazzo. Ja gut, okay. Und dann Tag Team Title Match, Private Party gegen Action Andretti und Leo Rush. Ja, ist die ultra mega wildeste Undercard-Fehde ever. Weil das ist ja Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass das ein Tag Team Title Match ist. Es ist Wahnsinn, aber gut. Und dann haben wir auch noch ein sehr cooles Match. Ich denke, es wird der Main Event sein. Da freue ich mich drauf. Daniel Garcia gegen Mark Briscoe. Die hatten schon einen richtig coolen Main Event bei Collision vor ein paar Wochen im Turnier. Da hat Mark Briscoe ihn besiegt und somit sich ein TNT-Title-Match gesichert. Also da freue ich mich drauf. Das wird cool. Ja, genau. Und dann haben wir noch Wrestle Dynasty. Oha, das ist ja eine Riesenkarte, sehe ich gerade. Oh. Eieiei. Mhm. Aber es ist sehr random teilweise. Es ist teilweise echt random, ja. Also wir haben das Internet, also wir haben, glaube ich, die Pre-Show, ich glaube, das müsste sogar so angekündigt worden sein. Ring of Honor World Tag Team Title, da haben wir Dustin Rhodes und Sammy Guevara gegen House of Torture, Sho und Kanemaru, okay. Also wir werden übrigens keine, um das schon mal vorwegzunehmen, das haben wir auch schon beschlossen, in der Gruppe, werden jetzt nicht unbedingt eine einzelne Review zu dieser Show machen, zu Wrestle Dynasty, das werden wir dann im nächsten Podcast dann dann einzelne Matches, die jetzt besonders waren, einzusprechen, genau. Weil es ja schon, es ist wenig Aufbau. Viele Leute werden wahrscheinlich auch nicht unbedingt jedem im Kopf sein, der jetzt kein New Japan guckt, zum Beispiel Yuta Tsuji ist, glaube ich, jetzt nicht jedem so total der Begriff. Genau. Ja. Also es ist schon, wie gesagt, wir haben ein paar momentan natürlich große Namen, wie jetzt Kenny Omega ist natürlich auf der Card, gegen Gabriel Kidd. Es ist ein cooles Match für uns beide, weil wir halt beide sehr, sehr mögen und Gabe Kidd ja auch schon seit Jahren verfolgen. Und deswegen, ja, es ist für die New Japan, AEW, die das beides verfolgen, schon ein cooles Match. Ansonsten Claudio gegen Shota, ja gut. Ist halt so lustig vom Storyline-Faktor her, quasi der Zögling von Mox gegen den Best Buddy von Mox. Ja, so ein bisschen, aber das Match ist auch irgendwie kalt, weil Shota ist kalt, Claudio ist zwar momentan am Zerstören AEW, aber irgendwie, ja, es geht halt um nichts, genauso wie bei Ricochet gegen Zack Sabre, vielleicht wenn Zack verteidigt bei Wrestle Kingdom, der ist im World-Title-Match gegen Shota, vielleicht gibt es dann automatisch irgendwie dann hier ein Title-Match, mal gucken, ich glaube es nicht, dass sie das machen, weil New Japan da meistens nicht so, die sind da nicht so, ich will sagen, westlich eingestellt, ne, dass die da einfach so ein Titelmatch raushauen, ohne Aufbau, ohne irgendwas. Jack Perry gegen Yuta Tsuji, ja, ist da. David Finlay gegen Brody King. Also, ja, ich glaube, eins von den beiden Matches könnte noch ein Titelmatch werden, je nachdem, ob Tsuji gewinnt oder Finlay gewinnt. Die treten bei Wrestle Kingdom den Tag davor an, um den Global-Titel. Dann haben wir eigentlich das größte Match der Show, und zwar Mercedes Moné gegen Mina Shirakawa, und beide. Ach nee, warte mal. Es geht um den Strong-Title. Und den Undisputed British Women's Championship. Also nicht den TBS. Okay, dann habe ich Quatsch erzählt vorhin. RevPro Undisputed British Title, okay. Hattest du vorhin gesagt, dass es um den, dann habe ich dir nicht richtig zugehört, entschuldige. Ja, alles gut, aber ich dachte, weil ich wusste Double-Title-Match, das hatten sie gesagt bei der Show, aber ich wusste nicht, dass es, weil sie hat ja beide Titel, deswegen. Ja, ist gedacht, verwirrend. Dass, ja, vielleicht holt sie sich ja den dritten. Das könnte echt, ja, das wird ja dann passieren, ne? Gut, sie haben drei Titel, wow, krass. Ja, IWGP Tag Team Title Match gibt es, da challengen die Young Bucks, das sind die am Start, zumindest bei New Japan, oder hier bei der Show sind sie wieder da. Ich denke, sie werden auch dann bald wieder bei AEW am Start sein. Ja, aber ich meine, da werden sie ja nicht den Titel holen, ne? Ja, gegen Kratos Khan und To be announced, da hat sich Heinari, Kratos Khans Tag Team Partner, verletzt. Der kann nicht antreten, also ja, werden die Titel quasi für vakant erklärt und dann, ja, im Endeffekt ist trotzdem ein Titelmatch, aber. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Young Bucks für mal schnell die wieder kriegen. Dafür, weiß ich nicht, so wichtig sind die Tag Titles jetzt halt nicht bei New Japan. Ja, als wären sie das bei AEW gerade. Ja, aber ich denke, also man könnte es trotzdem machen, wenn die gerade kein Tech-Team haben, wo sie jetzt sagen, hey, das macht Sinn, weil wenn die Young Bucks sind, trotzdem ein cooles Team zu haben als deine Tech-Team-Champions, sagen wir es mal so, für, was weiß ich, einen Monat oder bis, wie heißt die Show, Sakura Genesis meinetwegen jetzt April ist das, im April, oder von mir aus bis Dominion, macht es meinetwegen, ist doch egal. Ich fand es sowieso doof, dass die jetzt den Titel abgegeben haben. Also da hätten sie doch einfach, weiß ich nicht, schnell eine Freebird-Rule oder so einführen können. Ja, gut, aber das macht New Japan halt nicht so. Ja, ich weiß, aber es Das ist ist halt das irgendwie Ding. blöd. Gut, Never Open Way Title Match. Ishii ist der Challenger. Entweder gegen Takeshita oder Shingo. Die wresteln auch bei Wrestle Kingdom davor. Und ja, habe ich noch was vergessen? Glaube nicht. Ah ja, das Four-Way International Cup Match. Das gibt's. Athena gegen Momo Watanabe, gegen Willow Nightingale, gegen Persephone. Und dann haben wir noch ein Lucha Gauntlet Match. Ich glaube, da wird auch noch was angekündigt. Weil da ist Ja. irgendwie ein Six-Man-Tag oder irgendwie. Nee, Gauntlet ist ja alle gegeneinander, ne? Glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Aber Ja. ist auch nicht so wichtig. Aber das Die ist, glaube ich, noch gar Show. keine angekündigt, oder? Nee, also ich sehe ja auch nichts. Also ja, wird bestimmt was von CMLL sein. Vielleicht jemand noch von New Japan, ein paar Juniors. Ich denke, die können sie da reinknallen. Ja, gut. Aber an sich, wie gesagt, keine Mega-Show. Ich denke, was ihr euch vielleicht angucken könnt, ist Mercedes gegen Mina Shirakawa und Kenny Omega gegen Gabe Kidd. So von den wichtigen Matches, sage ich mal, sind das die beiden eher noch. Ja, bloß Und Zeit für, also Zeit in Deutschland ist richtig kacke, ne? Ist irgendwie 4 Uhr morgens oder so fängt's an. ach so, echt so früh? Ach, weil die es in Amerika relativ entspannt austragen wollen, ne? Glaube Irgendwie ich. sowas, weil das ist ja Ja. quasi direkt hinter Wrestle Kingdom dann. Weil Wrestle Kingdom ist ja wieder irgendwie 9 Uhr morgens, ne? 8 Uhr, glaube ich, beginnt die Pre-Show. Ach, Also ja, 8 Uhr das ist die ist Pre-Show, entspannt, aber ja. 9 Uhr beginnt der Main. Und dann wahrscheinlich wieder bis 12, 1. Und Ja. dann ist tatsächlich. Ich bin so schlecht im Zeitumrechnen, Ist aber ich glaube, direkt es ist. danach ist diese Show? Ja, es ist ja nur ein halber Tag später dann, ein Dreivierteltag später. Nee. Also, nee, Am das ist ja 5. Samstag. Januar. Naja, aber das Ja. ist ja Samstag. Boah, wie soll ich denn sagen? Für uns ist es Samstagvormittag und dann ist es Sonntag früh bis, ja, so ganz früh, Nacht bis früh. Also es ist ja trotzdem fast ein Ja, Tag später. 15 Stunden später. Ja, also Finde jetzt ich nicht direkt trotzdem schon danach. krass. Also, Ja, das stimmt nach so schon. einer krassen Show, wie da geben wir alle alles. Und dann hinterher noch, also da werden sich einige verausgabt haben. Deswegen finde ich das ganz cool, dass da ein paar Leute sind, die sich bei dem Pay-Per-View nicht so krass verausgaben werden. Ausgaben? Ausgegabt haben. Was? Ja, gut. Es ist Bringt was in spät. Deutsch. Ja. So. Ja, also wie gesagt, ist jetzt keine, wir wollten es nochmal ansprechen, das ist jetzt die nächste große Sache, wo auch viele AEW-Leute dabei sind. Wurde ja auch groß angekündigt, Mitte des Jahres, ich glaube bei Forbidden Door, dass es diesen Event gibt mit AEW, Stardom, CMLL, New Japan, also so eine riesen Show quasi. Ja, ist jetzt halt das Problem, man muss halt immer Wege finden, um Finishes zu booken und da kannst du halt nicht deine Topstars gegeneinander stellen, das ist halt dann immer das Problem. Da finde ich, sollten sie aber ein paar mehr Tag-Team-Matches machen, aber gut, das ist halt, ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Ich finde diese Singles-Matches teilweise echt ein bisschen Ja. lame. Also, Kenny gegen Kid ist cool, aber der Rest, muss ich sagen, ist halt echt ein bisschen lame. Ja, so Finlay gegen Brody Ja. King, wer schaltet dafür Ja, ein? genau. Das ist an sich ist ein gutes Match. Klar, es wären alles gute Matches, aber Ja. das sind so Sachen. Also, wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt keine Zeit habe und die werde ich am Sonntag nicht haben, diese Show zu gucken, also komplett zumindest, ich werde mir das Never Open Way Title Match schon angucken. Vielleicht also die Titelmatches für die drei, die auf der Maincard sind. Und Kenny gegen Gabe Kidd. Das sind so die Matches, die ich anpeile. Aber der Rest, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schaue ich das halt nicht. Das ist halt dann schwierig. Also. Finde ich halt schade, ist jetzt keine Must-See-Show. Also für mich zum Beispiel ist Wrestle Kingdom noch mehr Must-See, weil da, obwohl Ja, es nicht, klar. es ist nicht die krasseste Card aller Zeiten, aber es ist trotzdem halt Wrestle Kingdom Es ist oder New Wrestle Kingdom, Japan. genau. Und schaue ich jedes Jahr und wir beide schauen es jedes Jahr und machen vielleicht auch was danach. Mal gucken. Für den Podcast. Kleiner Teaser. Ja, also. Mal gucken. Also irgendwie, ich glaube, ich werde nur einen Tag für Wrestling opfern am Wochenende. Zumindest für so viel Wrestling. Ja, Dito, ich kann auch gar nicht so viel bringen. Also Samstag habe ich jetzt schon mich durchgerungen zu sagen, okay, ich gehe in die obere Wohnung und gucke da, weil ich kann mit einem Dreijährigen kein Wrestling gucken. Irgendwie fühle ich mich noch nicht gut dabei, dass der sowas sieht. Der versteht das ja nicht. Dem kann ich das noch nicht so richtig gut erklären. Und ja, dann kann ich ja nicht sagen, hier, dein Kind. Ich gucke jetzt mal 2 Tage lang durchgehend Wrestling. Kann ich auch nicht bringen. Dementsprechend, ich werde das häppchenweise gucken. Und da werde ich die Matches, die mir am besten gefallen, natürlich zuerst sehen. Ja, das wird bei mir auch Openweight, dann wahrscheinlich das International Women's Cup, dann tatsächlich schon das andere Women's Match und dann nach und nach die anderen. Nein, die Kenny gegen Gabe noch vorher. Aber so die Reihenfolge. Ja. Ja, genau. Ja, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon schauen wollt, wenn ihr es denn schauen wollt von Wrestle Dynasty, auf welche Matches ihr gespannt seid. Wie fandet ihr den Pay-Per-View? Wie fandet ihr World's End, um den Podcast noch abzuschließen jetzt hier zum Thema World's End Pay-Per-View? Es war trotzdem, muss ich sagen, ein würdiger Abschluss für AEW 2024. Vor allem mit dem Turnier, das hat das. Ich finde, im Dezember so ein Turnier zu machen, ist echt immer toll. Das war letztes Jahr auch so, dieses Jahr ebenso. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ein würdiger Abschluss für 2024. Und ich habe ja am Anfang im Cold Open gefragt, konnte die Show abliefern? Ja, aber halt nur in Teilen. Also für mich, der Ja, Groß, zwei der. Lowlights, Ja, aber oder? ich sag mal so. Ein Großteil der Show hat mich nicht interessiert, was halt echt schade ist. Es waren trotzdem gute Matches natürlich, oder bis durch die Bank weg eigentlich, so gute Wrestling-Matches, aber haben halt so drei Matches wirklich über allem anderen gestanden, mit sehr hohem Abstand irgendwie. Und ja, deswegen, also für mich trotzdem gelungener Pay-Per-View. Storyline-mäßig, Aufbau-mäßig nicht der beste, aber trotzdem insgesamt ein Pay-Per-View, den man schauen sollte, allein wegen den Turniermatches und wegen Mercedes gegen Chris. Also, ja, genau. Hast du noch was loszuwerden gerade? Noch abschließende Worte zum Jahresabschluss hier Nee. 2024? Rutscht gut rein, guckt viel Wrestling. auch nächstes Jahr. Hört schön und Genau. brav uns. Und ansonsten, ja, bei mir ist es das Klassische, bleibt gesund. Genau, ja, schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ja, hofft ihr, oder wir hoffen, dass ihr nochmal, ja, vielleicht hier, ja, eine Stunde, wie lange haben wir jetzt geredet? Stunde 20, dass ihr noch Stunde 20 eures Tages nochmal uns widmet. Das war sehr schön mal wieder. Und ja, genau, wir hoffen auf ein tolles Wrestling-Jahr 2025 und ja, euch natürlich auch alles Gute im neuen Jahr. Und wir starten ja gleich mal mit Wrestling rein. AEW Dynamite, AEW Collision, Wrestle Kingdom, Wrestle Dynasty. Also es gibt viel zu schauen. Wir werden es nicht alle schaffen, wahrscheinlich wir beide. Aber trotzdem, habt viel Spaß und ja, wir hören uns. Macht's gut und ciao. Ciao.